Jesse zieht ab. Gilbert steht bereits in der Eingangshalle, wo er wieder die Vitrine mit den Pokalen inspiziert. In der Hand hält er eine zusammengerollte Zeitung. »Der will mir damit doch nicht eins auf die Rübe geben«, denkt Danny. Das ist ein erfreulicher Anflug von Belustigung inmitten des Schreckens, den er beim Anblick von Gilbert empfindet. Und Schrecken ist genau das, was Gilbert ihm vermitteln will, das weiß er. Wenn Danny könnte, würde er etwas dagegen tun. Doch das kann er nicht. Er setzt sich gerade in Bewegung, als Gilbert durch die Tür tritt. »Na, hatten Sie einen schönen Feiertag?« fragt er. Das überhört Danny geflissentlich. »Was machen Sie denn ganz alleine hier?« Zu seiner Überraschung beantwortet Gilbert die Frage tatsächlich. »Der Tochter meiner Kollegin war heute Morgen unwohl. Zu viel Kuchen und Eis nimmt sie an. Sie müssen heute Nachmittag nach Great Bend kommen.« »Soll ich mich als verhaftet betrachten?« Gilbert zeigt seine Zahnstummel. »Jetzt noch nicht. Sie müssen eine offizielle Aussage tätigen für die Akten. Über den Traum, den Sie hatten. Und sobald Ihr Traum öffentlich bekannt wird, kommen Sie bestimmt ins Fernsehen. Kriegen so viel Publicity, wie Sie sich je erträumt haben. Schade, dass Jerry Springer tot ist. Sie würden bestens zu den Huren und Pennern passen, die bei ihm aufgetreten sind.« »Wollen Sie mir etwa unterstellen, ich wäre mediengeil? Obwohl Sie es waren, der meinen Namen durchgestochen hat? Das ist selbst für Sie ganz schön grenzwertig.« »Von mir haben die den Namen nicht«, sagt Gilbert immer noch grinsend. »So etwas würde ich nie tun. Muss jemand von Ihren Nachbarn gewesen sein.« Danny könnte Gilbert erzählen, dass einer seiner Nachbarn oder vielleicht auch Pat Grady letzte Nacht einen Ziegelstein auf seinen Trailer geschleudert hat. Er könnte ihm sogar den Zettel zeigen, der steckt in seiner Tasche, aber das wäre völlig sinnlos. Stattdessen fragt er Gilbert, weshalb der so lange damit gewartet habe, ihn zu einer richtigen Aussage aufzufordern. »Weil Sie sich was Besseres erhofft haben, stimmt's? Keine Aussage, sondern ein Geständnis. Nur, dass Ihr Chef mein Geständnis nicht besonders befriedigend fände. Denken Sie doch mal nach, Inspektor Gilbert. Zum Beispiel habe ich keine Ahnung, an welchen Stellen, wie oft und womit man auf Wicker eingestochen hat.« »Sie waren eben im Blutrausch«, sagt Gilbert. Offenbar glaubt er so leidenschaftlich an Dannys Schuld, wie dessen verstorbene Mutter an Christus den Erlöser geglaubt hat. Ein häufiges Phänomen bei mordlüsternden Irren. Was zwar ein alter Begriff und politisch wahrscheinlich nicht korrekt ist, aber ich mag ihn. Er charakterisiert sie perfekt.« »Ich habe die Frau nicht umgebracht, hab sie bloß gefunden.« Gilbert zeigt, was von seinen Zähnen übrig ist. »Erzählen Sie mir doch mal was vom Weihnachtsmann, Danny. Ist eine von meinen Lieblingsgeschichten.« »Ich bin erst um 4 mit der Arbeit fertig. Was bedeutet, dass ich nicht vor 6:30 in Great Bend sein kann, wenn ich mich ans Tempolimit halte, was ich vorhabe.« »Ich werde Sie erwarten. Ella Davis dürfte dann ebenfalls dazustoßen. Sie könnten allerdings auch ein bisschen früher aufhören, schließlich ist heute Ihr letzter Tag.« Danny hat den Typen vor sich gründlich satt. »Ach ja, ich dachte, dass Sie das gern sehen würden.« Gilbert entrollt die Zeitung. Es handelt sich um den Oklahoman. Er schlägt eine Seite im Innern auf und reicht Danny das Blatt. Der Bericht trägt den Titel »Ermordete junge Frau kommt heim« und ist mit einem Foto ausgestattet. Das soll Danny sehen. Er denkt, es ist der wahre Grund, weshalb Gilbert gekommen ist. Zu sehen ist alles, was man über menschlichen Kummer wissen muss, auf einem einzigen Bild. Der Vater von Yvonne Wicker hat die Arme um seine Frau gelegt, die das Gesicht an seiner Brust vergraben hat. Er hat den Kopf zurückgelegt und blickt gen Himmel, die Mundwinkel zur Grimasse nach unten gezogen. Die Sehnen am Hals treten hervor. Er kneift die Augen zu.